Lehre mich glauben, Herr, lehre mich flehen, kindlich vertrauensvoll, lehre mich flehen. Segne, o Herr, dein Kind, dass es von Lebens und Seelen für dich gewinnt, lehre mich flehen. Lehre mich glauben, Herr, lehre mich flehen. Zeig mir der Seelenwert, lehre mich flehen. Herr, o mein Heiland, gib Weisheit mir Kraft und lieb in deines Geistes Trieb, lehre mich flehen. Lehre mich glauben, Herr, lehre mich flehen. Eilend die Zeit vergeht, lehre mich flehen. Sieh meine Schwachheit an, nimm mir des Kleinmuts Bann, dass ich obsiegen kann, lehre mich flehen. Lehre mich glauben, Herr, lehre mich flehen. Jesus, du kommst ja bald, lehre mich flehen. O, dass du gnädig dann mein Werk kannst schauen an, dass ich bestehen kann, lehre mich flehen.